Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Die Musikpiraten e.V. Bereits gestern haben wir mit dem Best-of-Weihnachtsbaum-Debatte-Remix aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen eine Symbiose von Politik und Musik vorgestellt. Diesen Aspekt möchten wir heute etwas vertiefen und euch die Musikpiraten e.V. vorstellen. Die Musikpiraten sind ein Verein, dessen Ziel die Förderung freier Kultur mit dem Schwerpunkt Musik als künstlerisches Ausdrucksmittel ist. Er wurde Juni 2009 im Frankfurter Club Voltaire von Musikern und Mitgliedern der Piratenpartei Deutschland gegründet. Die drei Musiker unter den Gründungsmitgliedern treten als Singvogel auf und haben übrigens gerade ein Album via Crowdfunding finanziert. Die Musikpiraten wurden 2010 bundesweit bekannt. Die GEMA hatte damals alle Kindertagesstätten und Kindergärten angeschrieben und für das Kopieren von Notenblättern Gebühren in Höhe von je 56 Euro pro 500 Blatt verlangt. Die Musikpiraten entschlossen sich damals, ein Liederbuch mit GEMA-freien Liedern herauszubringen, mit dem Ziel, diese kostenlos an die über 50.000 Kitas und Kindergärten in Deutschland zu verteilen. Innerhalb weniger Wochen kamen mehr als 40.000 Euro an Spendengeldern zusammen, sodass insgesamt 54.800 Liederbücher übergeben werden konnten. Seit einigen Jahren veröffentlichen die Musikpiraten auch einen musikalischen Weihnachtskalender. Jeden Tag gibt es dort ein Creative Commons Lied zu entdecken, mal mehr und mal weniger weihnachtlich. Der Kalender kann mit Hilfe eines JavaScriptes auf eigenen Webseiten eingebunden werden. Wie das aussieht, könnt ihr auf unserer Homepage nachsehen. www.piratenpartei-nrw.de. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.